32b. Paul kauft einen Pullover. Bitte hören Sie und schreiben Sie. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte bitte einen Pullover. Gerne. Hier sind Pullover in Blau oder in Grün. In Grün, bitte. Ich habe Größe XL. Hier, bitte. Hier ist ein Pullover in Grün in XL. Kann ich ihn anprobieren? Ja, bitte. Passt er? Ja, der Pulli passt mir gut. Was kostet er? Er kostet 24,95. Das ist günstig. Ich nehme den Pullover.